Fünftes Kapitel. Ist dies wohl eine schickliche Zeit, sagte mein Vater bei sich selbst, von Vermächtnissen und von Grenadieren zu sprechen?